So konnte denn auch 1832 die Ratio Studiorum in der neuen Auflage in den Landshuter Lehrplänen bis auf kleinste Nebensächlichkeiten fast unverändert auferstehen. Die Gesellschaft Jesu stellte, als sie im Jahre 1814 wieder erlaubt wurde, feierlich fest, Zitat, obwohl es gar nicht zweifelhaft erscheint, selbst allen übrigen früheren Kongregationsbeschlüssen sollte auch die Ratio Studiorum ganz unabgeändert von neuem aufgestellt sein. Zitat Ende. Der Jesuit wäre nicht Jesuit, wenn er nicht trotz dieser unwandelbaren Todesstarre des Lehrplanes den Fortschritt vortäuschte. Der Jesuit wäre aber auch nicht er selber, wenn er nicht den Leichnamen ganz schamlos andeutete, dass dies nur um zu täuschen geschieht. So heißt es denn, Zitat, es sollen die durch den Fortschritt der Erkenntnis geforderten leichten Modifikationen gemacht werden. Zitat Ende. Wenn wir bedenken, dass zwischen dieser Landshuter Verordnung und der Abfassung des Lehrplanes der gewaltige Fortschritt der Erkenntnis der Naturwissenschaften von dem 16. bis 19. Jahrhundert lag, wenn wir bedenken, was in diesem Zeitraum als Irrtum gestürzt, was aufgebaut wurde als Tatsächlichkeit, dann sind die zugestandenen leichten Modifikationen der reine Hohn auf solchen Wandel und nichts als schlaue Täuschung der fordernden Umwelt. Die ersten öffentlichen Schulen, die im 16. Jahrhundert gegründet wurden, sollten vor allem die Ketzer anlocken, und so mussten sie leider den verheißenen Lehrfächern nach scheinbar auf gleicher Höhe stehen und dabei billiger sein. Sie sollten aber auch die Katholiken von anderen Schulen weg zu den Jesuiten locken. Und so wurden sie mit vollkommenen Ablässen auch für Verstorbene und Verwandte versehen. Die Eltern konnten begangene Fehltaten daher straffrei machen, wenn sie ihr Kind der Jesuitendressur auslieferten. Der Orden gab sich also bei seinem Auftreten den Schein der Wissenschaftlichkeit, indem er, wie die Ketzerschulen, die humanistischen Fächer Lateinisch und Griechisch in den Lehrplan aufnahm. Dem Orden war es natürlich nicht darum zu tun, durch das Erlernen der klassischen Sprachen die Segenswirkungen des Humanismus, nämlich das Erwecken der durch die tiefstehenden Mönchsschulen verdummten Völker und ein Entflammen ihres heldischen Wollens durch das Vertrautwerden mit griechischen und römischen Helden zu bewirken. Nein, nicht das geringste solcher gefährlichen Folgen durfte sich einschleichen. Deshalb wurde nicht der Geist, der aus den Texten sprach, beachtet, sondern nur die Form, die Grammatik und der Stil gelehrt. Dies geschah überdies in einer so trockenen Weise, dass den Schülern der Inhalt völlig verleidet wurde. Viele der nicht-jesuitischen Schulen, auch die der Protestanten, ähnelten einst hierin den jesuitischen, doch erreichten sie niemals den Grad ihrer Trockenheit. In Jesuitenschulen machte man von dem Text grundsätzlich nur den gleichen Gebrauch wie von den Beispielsätzen eines Grammatikbuches, von dem Geiste der Bücher wurde der Schüler planmäßig und sorgsam ferngehalten. Auf den Hochschulen wurde dann Beredsamkeit und Disputationskunst in lateinischer Sprache gepflogen, um mit Ketzern disputieren zu können, vor allem aber, um den Ruhm der Gelehrtheit zu erhöhen, damit man, Zitat, nicht von Kenntnislosen, sondern von Gelehrten, nicht von harmlos Unwissenden, nicht von Unberühmten, sondern von Hochgefeierten, als von den alleinigen Heilanden des Schullebens spreche. Zitat Ende. So lautete die Parole, und der Orden hat es seit hier ebenso gut wie die Freimaurerei verstanden, seine Parolen in Umlauf zu setzen und zur öffentlichen Meinung zu machen. Die Fächer Physik und Mathematik mussten zu solchen Zwecken natürlich auch auf dem Lehrplan stehen. Aber Physik muss bis zur Stunde so gelehrt werden, dass dem Philosophen Aristoteles, der vor mehr als 2000 Jahren lebte, in nichts widersprochen wird. Der Physikunterricht wird hierdurch zum wahren Hohn. Was tut es, dass man fälschen muss, der Unterricht hat sich nach dem Dogma zu richten, so verlangt es jesuitische Wissenschaftlichkeit. Nur innerhalb dieser Grenzen dürfen sich der Jesuit und seine Zöglinge des Wissens befleißigen. Eine jesuitische Generalkongregation bestimmt sehr bezeichnend, dass der Orden einiger Patres bedürfte, die in den Fächern der Mathematik und Physik exzellieren, das heißt vor der Welt glänzen. Das ist also der Grund, nicht etwa eine Wertschätzung der Naturwissenschaft von Seiten des Ordens. Der Jesuitengeneral Rothahn verrät dies in seinem Erlass, Zitat, damit das, was von müßigen und gottlosen Menschen ersonnen worden ist, um in den gewissesten und sonnenklaren Dingen Zweifel zu erregen, durch den Strahl der Wahrheit zerstreut und widerlegt werde. Eben dieselbe Notwendigkeit fordert, dass den physischen und mathematischen Studien jetzt mehr Zeit als einst gewidmet werde. Das Kunstgewebe der Gottlosen enthüllen und zerreißen ist ein eines christlichen und religiösen Mathematikers höchstwürdiges Studium. Zitat Ende. Also, Naturwissenschaft ist eine höchst gottlose und schlimme Sache. Man studiert sie nur, um sie zu widerlegen oder abzubiegen und zu fälschen. An dem Kaiser-Wilhelm-Institut betreibt heute der Jesuitenpater Muckermann Rasseforschung. Auch er soll das Kunstgewebe der Gottlosen zerreißen und enthüllen.